Hallo Freunde, ich bin von den Toten zurück. Doch schon kurz nachdem ich das Krankenhaus verlassen habe, bin ich auf einen Artikel gestoßen, bei dem ich mich schon fragen muss, ob es sich überhaupt gelohnt hat, aus der Vollnarkose aufzuwachen. Fündig geworden bin ich auf der Homepage des Missy Magazins. Dort hat Olja folgenden Beitrag veröffentlicht. Nie wieder Deutsch. Hinter Forderungen nach besseren Deutschkenntnissen steht vor allem eines. Rassismus. Da mich natürlich sämtliche Blickwinkel zu einer Thematik interessieren, habe ich mich schon darauf gefreut, einen sauber belegten und differenzierten Standpunkt präsentiert zu bekommen. Doch wohin die Reise geht, wurde mir selbst ohne Routenplaner nach dem ersten Absatz direkt klar. Als Migrant gibt es keinen Grad an Deutschkenntnissen, der jemals genug bzw. zufriedenstellend sein könnte. Gut deutsch sprechenden Migranten wird vorgehalten, dass sie bestimmte Dialekte oder umgangssprachliche Ausdrucksweisen nicht verstehen. Akademiker, die besser Deutsch sprechen und verstehen als imaginierte Durchschnittsdeutsche, sind aber auch suspekt und nehmen wahrscheinlich auch noch heimischen Fachkräften den Job weg. Na klar, Olja, wenn das so wäre, dann wäre es ein echt suboptimaler Zustand. Aber ohne Belege ist das schlicht und ergreifend eine pure Sammlung an losen Behauptungen. Du tust ja so, als würden Migranten von Einheimischen mit zusammengekniffenen Augen kritisch begutachtet werden und als würde man nur darauf warten, dass ein Fehler gemacht wird. Und wenn man sich nicht gerade in der NPD-Stammkneipe in der Josef-Goebbels-Straße 88 aufhält, ist das, glaube ich, wohl kaum der Fall. Als publizierte Autorin kann ich ebenfalls garantieren, dass mein Schreiben und das all jener, die als nicht dazugehörig konstruiert werden, immer unter anderen Gesichtspunkten gesehen wird. Also setzen sich diese verquerten Vorstellungen selbst in der Sphäre der Sprachkunst fort. Meine Komma- und Das-Fehler wiegen doppelt und dreifach so viel. Meine Grammatik und Rechtschreibung wird immer 10-mal eingehender geprüft werden und jeder meiner Tippfehler wird als weiterer Beweis dafür gelesen, dass ich nicht dazugehöre. Man könnte meinen, dass es sich hier wieder nur um deine subjektive Wahrnehmung handelt und du dich als Opfer stilisieren möchtest. Aber ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, als wir in der Grundschule ein Diktat geschrieben haben und ich 2 Fehler hatte. Meine Freundin, die aus Jugoslawien kommt, hatte auch 2 Fehler. Aber die wurden aufgrund ihres Migrationshintergrundes selbstverständlich mal 3 gerechnet, so dass sie am Ende eine schlechtere Note hatte als ich. Ganz ehrlich, so ist es nicht gewesen. Wir haben beide die gleiche Note bekommen und ich musste nach der Stunde sogar noch zu meiner Lehrerin gehen und bekam Ärger. Bloß weil ich unter mein Diktat geschrieben habe, wer das liest, ist blöd. Ich war schon ein kleiner Frechdachs. Durchsage, es gibt keine verfassungsrechtliche oder gesetzliche Verpflichtung, Deutsch auf einem bestimmten Niveau zu sprechen. Eine solche Vorschrift wäre unmöglich durchzusetzen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass viele weiße Deutsche von potenziellen Sanktionen oder Konsequenzen betroffen sein würden. Weiße Deutsche? Ernsthaft? Wo kommt das denn jetzt her? Oh yeah. Aber gut, es geht ja wohl nicht ausschließlich um gesetzliche Verpflichtungen, sondern auch um generelle Angebote. Ich habe 2 Freunde, die Deutschkurse für Kinder und Jugendliche mit sprachlichen Defiziten anbieten. Ich denke, ein Großteil dieser Leute ist eher dankbar für das Angebot und denkt sich nicht, what the fuck, warum sollte ich die Landessprache lernen? Was ist denn das für eine rassistische Faschoscheiße? Und selbst wenn die Kids dann in dem Moment keinen Bock drauf haben, werden sie wahrscheinlich später schon merken, dass es ganz gut war, sich dorthin zu setzen, da gesellschaftliche Teilhabe nun mal eng mit der Sprache verknüpft ist. Wer demokratische Werte wie Meinungs- und Religionsfreiheit unterstützt, muss auch jene unterstützen, die die Meinung haben, nicht Deutsch lernen zu wollen. Nein, das ist ein ziemlich markanter Trugschluss. Nur weil ich Meinungsfreiheit unterstütze, heißt das noch lange nicht, dass ich alle Meinungen unterstützen muss. Wenn das so wäre, müsstest du dann auch alles supporten, die die Meinung haben, dass alle Deutsch lernen müssen. Egal, ob sich das mit deinem tatsächlichen Standpunkt vereinbaren lässt oder nicht. Und so richtig viel Sinn würde das ja nicht ergeben. Hier sieht eins ganz deutlich. Es geht gar nicht um Sprachkenntnisse. Sonst würden Politiker und Meinungsmacher nach den regelmäßig schlechten PISA-Ergebnissen konsequenterweise auch für deutsche Kinder Sprachkurse fordern müssen. Nein, das ist purer Rassismus. Es geht bei der ganzen Kontroverse nicht darum, dass Bürger Deutsch sprechen sollen, sondern Migranten. Nach den ersten PISA-Ergebnissen gab es endlos viele Forderungen und Kritik am deutschen Bildungssystem. Viele haben von einem PISA-Schock gesprochen. Es ist also genau das passiert, was deiner Meinung nach hätte passieren müssen, und was daran rassistisch sein soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Niemand braucht wirklich Deutsch, um zurechtzukommen. Kommt darauf an, wie man zurechtkommen definiert. Es ist wohl kaum ein Nachteil in Deutschland, Deutsch sprechen zu können. Insbesondere wenn man eine Stimme hat, die gehört werden möchte, kann es wohl kaum schaden, eine gemeinsame Kommunikationsbasis zu haben. Wieso sollen die Deutschen nicht mal ausnahmsweise Arabisch lernen, wenn es sie so extrem stört, in der Straßenbahn nicht zu verstehen, was die Jugendlichen besprechen? Gut, dann lerne ich kurz mal Arabisch, nur um festzustellen, dass gerade eigentlich Russisch gesprochen wird. Zucker, Blatz. Mir persönlich ist es komplett egal, in welcher Sprache sich Leute in der Straßenbahn unterhalten, aber man kann doch trotzdem festhalten, dass es schon ziemlich unpraktikabel ist, jede Sprache lernen zu müssen, damit man sich mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen seiner Umgebung verständigen kann. Ich meine, warum finden Polizeiverhöre nicht auf Portugiesisch statt? Warum werden Bundestagssitzungen nicht auf Chinesisch gehalten? Warum muss die Steuererklärung nicht in Leadspeak ausgefüllt werden? Wenn man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Mensch jede Sprache spricht. Deshalb muss man eine wählen, auf der man miteinander kommuniziert. In Deutschland ist diese Sprache Deutsch und als Amt- und Landessprache festgelegt, Olja. Deal with it. Wenn man deinen Artikel als Ganzes betrachtet, entsteht bei mir der Eindruck, dass du es aus irgendwelchen Gründen als schlecht empfinden würdest, wenn jeder Deutsch sprechen könnte. Du scheinst ein Problem zu suchen, wo keines ist. Deine Rassismustheorie konnte ich nicht nachvollziehen und ich kann keine nennenswerten Nachteile darin sehen, wenn man innerhalb einer Gesellschaft eine solide Kommunikationsbasis schaffen möchte, um die Partizipationsmöglichkeiten für alle Teile der Bevölkerung zu erhöhen. Du hast deinen Artikel ja auch nicht grundlos in deutscher Sprache geschrieben, sondern weil du dich mitteilen wolltest. Warum sollte das nicht jeder können? Also Freunde, stay logical. Te mantenga logico. Matinje logik. Zostawać logicznie. Bleibt logisch.